Guten Tag, jetzt komme ich, der Star aller Sänger, der einzigartige Placido Flamingo. Haha, und heute habt ihr das Vergnügen, dass euch ein Künstler, ich, ein Lied vorsingen wird. Ich sing das Lied zu zweit mit einer Freundin. Sag, bist du soweit? Ich weiß doch noch gar nicht, was ich singen soll. Na, das ist wirklich einfach. Weißt du, manche Vögel sagen andauernd Piep und das Mädchen in unserem Lied singt eben dauernd Pa. Pa? Ja, genau. Höre aufmerksam zu und sing mir dann die einzelnen Paars schön nach. So, und ihr da draußen singt ruhig mit. Haha! Ja. Musik, ich bin fertig, Maestro! Musik, Maestro! So, und ihr da draußen singt ruhig mit. Ich bin fertig, Maestro! Samstagmorgen, ich werde wach, du schläfst noch tief neben mir. Das erste Licht trifft dein Gesicht, ich denk noch lange nach. Diese vielen Jahre neben dir haben mich so stark gemacht. Du öffnest die Augen, schaust ganz verwirrt. Langsam wirst du wach. Nur für dich will ich da sein, wie du für mich. Ohne Worte kann ich dich verstehen. Und nur dir will ich nah sein, ich brauche dich. Will mit dir durchs Leben gehen. Nur für dich will ich da sein, egal was kommt. Und ich hab immer für dich Zeit. Und nur dir will sein Blick mit mir davon, ganz weit fort bis hin zur Ewigkeit. Seine Stimme.

ihr da draußen singt ruhig mit. Haha! Musik, Maestro! Es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen sehe. Ich fühl das Rückenmark sich kräuseln und das juckt im kleinen Zeh. Es schießt ein Blitz durch meinen Kopf und ich kann mich kaum bewegen. Dein Lachen lässt mich schweben und dein Zwinkern macht mich dumm. Es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen sehe. Ich liebe, wie du bist, doch du stehst nur vom Spiegel und gefällst dir nicht. Du gehst nie aus, hängst nur zu Haus. Das Leben ist viel schöner, wenn du an die Liebe glaubst. Es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen sehe. Ich fühl das Rückenmark sich kräuseln und das juckt. Alle

ein und es ist zu spät, wenn die Liebe geht. Für immer und ewig hatte ich nicht den Mut und für lauwarme Liebe warst du dir zu gut und es ist zu spät, wenn die Liebe geht. Wenn die Liebe geht. Ist mir scheißegal. Da ist so ein Vibrieren, ein komisches Gefühl, das frisst sich immer mehr in mich rein. Und manchmal ist mir so, als spür ich die Gefahr. Mitternacht, ich bin allein. Und immer wieder, wenn ich dich dann zusammen mit anderen seh, dann geht es mir richtig gut, doch bist du zu weh. Das ist mir scheißegal. Ich will dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Das ist mir scheißegal. Ich mach den ersten Schritt und nimm dich einfach mit. Es geht für dich mein Leben, wenn ich dich nur haben kann. Dafür steh ich gerade, dafür will ich leben sein. Das ist mir scheißegal. Oh, danke. Dankeschön. Ja, danke. Haha, herzlichen Dank. Aber danken wir auch meiner wunderbaren Sängergehilfin, ohne deren Hilfe aus dem Lied nichts geworden wäre. Ohr, dein Beifall. Dankeschön, danke, dankeschön. Selbstverständlich wäre aus dem Lied überhaupt nichts geworden ohne die Hilfe des großen Placido Flamingo. Ja, von Elmar. Ja, auch Elmar. Aber vor allen Dingen Placido Flamingo. Aber auch Elmar. Unze Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Wir waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag. Teufel mit der Liebe, die Gefühle haben versagt. Dein Herz, es schreit nach Liebe, ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Unser Silber und Gold hab ich nie gewollt. Unze Silber und Gold hab ich nie gewollt. Unze Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich. Du

weiße Gipfel und grünes Land. Vergessene Zeichen in Stein gebrannt. Und ich frag mich, wo all die Indianer sind, die damals hier lebten. So kannte ich's als Kind. Keine Spuren, ich frag warum. Und ein Weißer sagt mir, schau dich doch um. Dort im Kreis der Verlorenen siehst du sie. Und mir wird ganz kalt, denn ich höre ihr Lied.

Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum, Bumbarachi, bum bum. Susi war ne süße kleine, aber diese kurzen Beine. Bea hatte voll Niveau, nur einen viel zu flachen Po. Rita war von altem Adel, doch die hatte schwarze Stoppeln an der Wade. Schade, schade. Inge immer guter Dinge, trotz der tiefen Augenringe. Carla war charakterstark, aber dieser Damenbart. Wilmas Witz war genial, das nützt nur nix bei so einem großen Muttermal. Fatal, fatal. Männer sind Killer, Stress total, keines voll optimal. Männer sind Killer, fatal, fatal, die Qual der und spontan, doch die fühlt sich teigig an. Wiebke war im Bett begabt, doch sie hat beim Bleistifttest komplett versagt. Pech gehabt. Claudia kleidet sich sehr schick, nur sie schminkt sich viel zu dick. Ines wurde überführt, die hat sich schönheitsoperiert. Lisa hat so süß gelacht, doch sie hat sich kürzlich leider umgebracht. Männer sind Kenner, Stress total, keines wie im Journal. Männer sind Kenner, fatal, fatal, die Qual der Wahl. Männer sind Kenner, Stress total, keines der echte Aal. Männer sind Kenner, die Was ist das denn hier, Mann? Geh mal doch mal die Tür zu, Mensch! Komm! Ey, hör mal, gleich kiefert auf die Haube, du! Na also! V6, voll schwarz, voll breiter Teil, geht ab wie Sau, immer! Voll geil! Halogen, halogen, halogen, halogen und den Rest kriegst du bloß von hinten zu sehen, immer! Was geht ab hier, Mann? Was geht ab? Was geht ab hier, Mann? Da sieht sie, hör mal, HiFi satt, digital voll platt, ey, 2000 Watt, ey, Subwoofer da, Subwoofer hier, kriegst einen Pfund auf die Ohren, dass die Muschel vibrieren, ey. Was geht ab hier, Mann? Was geht ab? Was geht ab hier, Mann? Was ist los hier? Verpiss dich, Schwagala, du kommst hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein, Mann. Hör mal, ich komm hier nicht rein. Pass auf, vielleicht hat der Arsch aber Kirmes so. Guck mal, hör mal, guck mal. Weiber. Das ist schon was anderes als Caroline Reiber. Dranne Boobies, Sonne Boobies. Hey, hey. Dranne Boobies, Sonne Boobies. Yeah. Dranne Boobies, Sonne hey, hey. Boobies. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab?